Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ich bin heute nochmal unterwegs, deswegen eine etwas schlechtere Tonqualität. Auphonic wird dann natürlich wieder Meisterhaftes leisten, um da das Beste rauszuholen. Im Hintergrund hört ihr vielleicht ein paar Vögel, ein paar Autos und eine Bahn. Wie gesagt, ich glaube, ich stehe im Wald. Bei den Apps heute geht es um die App Vrio Keyboard oder ja, also W-R-I-O groß geschrieben und dann Keyboard dahinter. Die technischen Daten entnehmt ihr bitte dem Link, den ich natürlich wieder in die Shownotes zur heutigen Folge packe. Ich habe leider momentan hier unterwegs keinen Zugriff auf die technischen Daten. Der Name der App sagt eigentlich schon, worum es geht. Es ist halt eine Tastatur für Smartphones. Gibt es für Android und auch für iOS. Unter iOS gibt es allerdings noch keine wirkliche Worterkennung. Ihr müsst also alles wirklich eintippen. Unter Android ist die App da schon ein wenig weiter. Ich habe für iOS und auch für Android Promo-Codes bekommen. Vielen Dank, thank you very much an dieser Stelle dafür. Und um mein Fazit vorwegzunehmen, wer bereit ist, eine große Einarbeitungszeit in Kauf zu nehmen, der wird seine wahre Freude an einem Vrio Keyboard haben. Was unterscheidet die App denn oder das Keyboard, die Tastatur, denn nun von anderen Tastaturen? Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass es verschiedene Gesten gibt. Ihr swiped auf Buchstaben hoch, dann wird automatisch groß geschrieben der Buchstabe. Ihr swiped nach rechts, dann wird nach vorne gesprungen bzw. gelöscht, das wiederhergestellt. Und ihr swiped ebenso nach links und dann könnt ihr zum Beispiel einfach, wenn ihr wenig swiped, einzelne Buchstaben löschen, beziehungsweise wenn ihr den Finger haltet und swiped, könnt ihr ganze Wörter, ganze Sätze ganz schnell löschen. Es gibt Sonderzeichen, Buchstaben, natürlich, dann müsst ihr manchmal was gedrückt halten, um was zu schreiben, manchmal nach oben wischen, manchmal nach gedrückt halten und wischen, das wird euch aber im sehr guten Tutorial innerhalb der Vrio-App alles vorgeführt, wie ihr die App zu bedienen habt. Der Unterschied, das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied ist, die Tasten sind vollkommen anders angeordnet. Das erinnert mich an ein Hexagon oder an eine Wabe. Ist nicht das typische Querz-Layout. Die Tasten sind deutlich größer und wie gesagt ganz anders angeordnet. Könnt ihr dem Screenshot entnehmen, wenn ihr auf den Link klickt, der euch in den App Store führt. Was ebenfalls komplett anders. Nein, ja, doch, das Keyboard ist, ich bin ein bisschen durcheinander, sorry, ich habe Cetirizin genommen und das haut mich immer so weg. Also, das Keyboard ist eigentlich gemacht dafür, zwei Daumen zu benutzen, um zu schreiben, so sind die Tasten angeordnet. Einhandbedienung ist da eigentlich tatsächlich nicht angedacht. Beziehungsweise es ist, wie gesagt, konzipiert für die Zwei-Daumen-Bedienung. Dadurch, dass die Tasten anders angeordnet sind, dadurch, dass das Keyboard ganz anders aussieht, ist doch eine, ich würde sagen, ein paar Tage sollte man das Keyboard schon nutzen, bevor man bereit ist, ein Fazit zu ziehen. Wenn man das gemacht hat, dann kann man wirklich mit zwei Daumen äußerst schnell schreiben. Ich habe, an die Gesten gewöhnt man sich ganz schnell und möchte man eigentlich bei jedem Keyboard haben. Mit dem Layout, beziehungsweise wo die einzelnen Buchstaben zu finden sind, da tue ich mich jetzt auch nach einer Woche immer noch ein bisschen schwer mit. Allerdings trotzdem, in meinen Augen, wenn man irgendwie eine Alternative sucht, zu vorhandenem Keyboard, sei es irgendwie SwiftKey oder Minum oder was es da auch immer alles gibt. Google Keyboard natürlich auch unter Android oder unter iOS einfach die Standard-Tastatur, zu der ich doch wieder zurückgewechselt bin.